In 2 Minuten 13 absolut auf den Punkt. Katharina und Silvio mit dem Peppermint Twist. Es gab in den 70ern zur Zeit des Krautrock wirklich eigenständige deutsche Gruppen, die, ob sie jetzt Englisch sangen oder nicht, ein durchaus innovatives Konzept verfolgten, das bis heute noch so manche, besonders englische Band, beeinflusst. Einen richtig gegen den Heiligenschein hat die Kölner Gruppe Ken, die Anfang der 70er wirklich Erstaunliches produziert hat, wie zum Beispiel die Musik zum Durbridge-Krimi Das Messer. Der Song heißt Spoonies.